Bleiben wir denn also bei den guten Alten, den eisigen neuen Liebesproblemen. Ich mein, wir waren bei dir hier, weil es zu kalt bei mir war. Möglich es war auch bei mir hier, jedenfalls war sofort klar, wie ich dein Ohrläppchen sah. Eigentlich hast du ja keins und auch dein anderes Ding da, so völlig anders als meins. Ich lass dich und du lässt mich. Jeder bleibt für sich. Ich lass mich und du lässt dich und keiner lässt dich im Stich. Wenn wir zusammenziehen, dann höchstens nur so mal auf Zeit. Morgen vielleicht irgendwann ist man sich möglich schon leid. Möglich auch klappt irgendwie, dass man sich wärmt in der Nacht. Aber ich sag dir gleich, die Runde ist nicht ausgemacht. Wenn dich mal hungert, schlang zu, ich sage Bon Appetit. Und wenn ich trinke, sagst du, Nastrovia mon ami. Rücken frei halten und glatt, muss auch der Abgang sein. Ergibt sich was anderes satt, keiner den anderen am Bein. Jeder bleibt für sich, ich lass mich und du lässt dich und keiner lässt dich im Stich. Was hat uns so weit gebracht? Frage sowas erst nicht. Was man so alle macht, dass man das Herz nicht bricht. Wenn meine Katze dein Hund aus einem Napf fressen, dann gibt es vielleicht einen Grund für nochmal von vorne an. Ich lass dich und du lässt mich. Jeder bleibt für sich. Ich lass mich und du lässt dich und keiner lässt dich im Stich.